3. Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Was möchten Sie? Was möchten Sie? Was möchten Sie bitte? Was möchten Sie bitte? Zwei Kaffee bitte. Zwei Kaffee bitte. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Ich möchte zahlen, bitte. Ich möchte zahlen, bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen oder getrennt? Zusammen, bitte. Zusammen, bitte.